I've estimated it at right about 1:15 in a few minutes on the day. The weather conditions are good, I'm fine. There's a light normally been going quite cool, 7 degrees Celsius. And we'll be reaching just around Robben Island and north of Cape Town around 7 miles and to land. Ja. Erzähl ich mal, wie ich heute Nacht wunderbar geschlafen habe. Oh, ich auch. Einen wunderschönen Morgen hatte, in dem Wintergarten saß, auf den Berg geschaut habe, der noch Wolken verhangen war, die so wegzogen. Und wir dann, Trommelwirbel, Frühstücken gegangen sind. Ja, das Frühstück war wunderbar. Wir hatten von unserem gestrigen Empfangskomitee eine Empfehlung für ein Frühstücksrestaurant. Das haben wir direkt heute Morgen umgesetzt. Und ich denke mal, dass das die Frühstückskultur in Afrika dann doch relativ stark englisch inspiriert ist. Also man bekommt natürlich irgendwie den obligatorischen gebratenen Speck. Es gibt auch Varianten mit Bohnen und Kartoffeln. Und ich hatte ein Frühstück mit Rühreiern, gebratenem Speck, ein kleines Steak und Toast, getoastet. Ich war begeistert. Sehr unenglisch, das Toast. Das Toast war unenglisch. Ja, das mag sein. Das hast du mir aber schon wieder das Wort gestohlen. Verzeihen. Redesüchtiges Weib. Bitte? Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, achso, das ist seit 4,5 Jahren das erste Mal, wo wir frühstücken gegangen sind. Ein Traum ging in Erfüllung. Ja, ich finde, mit Frühstücken gehen ist so ein verzichtbarer Luxus. Kostet viel Zeit und viel Geld. Und für meine Frühstücksgewohnheiten sehe ich das eigentlich nicht ein. Aber so ein kleines Steak zum Frühstück, damit kann man dich schon ködern, ne? Ja. Fand ich gut. Also diese Frühstücksempfehlung fand ich auch sehr gut, weil es war da sehr nett drin. Ich fand die sehr freundlich, sehr höflich. Hat Spaß gemacht, irgendwie da zu frühstücken. Und so vom Publikum, was da war, das ist einfach auch sehr nett. Definitiv. Alles so junge, hippe, hübsche Menschen. Ja, das kann man so sagen. Das macht einfach Spaß. Also jetzt angenehme Atmosphäre. Ja. Ja, und was nochmal ganz interessant war, als dann die Rechnung kam, wir haben 128 Rand bezahlt. Das sind umgerechnet 9 Euro. Für 2 Frühstücke, 3 Kaffee und einen O-Saft. Ja, unglaublich. Also für das Geld können wir Frühstück hier fast nicht selbst machen. Nee, also ich glaube, das können wir auch nicht, weil also heute waren, also wir waren ja gestern kurz im Supermarkt und so, da war was zu trinken zu holen und irgendwie ein paar Essentials. Wir waren dann heute nochmal ein bisschen mit wacherem Auge da. Und also für mein Gefühl kann man Lebensmittel im Supermarkt nicht so günstig kaufen. Es ist, also gerade was Frühstück betrifft, so Käse und Ei und Brötchen und so, ja, ist es günstiger, frühstücken zu gehen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also muss ich jetzt wirklich mal zugeben, wenn man sich überlegt, dass man die einzelnen Frühstückszutaten kauft, okay, das stimmt dann mengenmäßig nicht so wirklich, aber wenn man das alles kauft und dann zubereitet, lohnt sich das nicht wirklich. Ja. Zumal es im Supermarkt keinen frisch gepressten Orangensaft gab. Ja, also, wie gesagt, das ist... finde ich auffällig, dass Lebensmittel einkaufen. Jetzt sind wir da in so einem Checkers, der hier um die Ecke ist. Das ist womit erreichbar? Weiß ich nicht. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Rewe. Ja, ja, also weil das Rewe ja bei uns schon so ein bisschen upper class ist. In Offenbach nicht. Gut, aber verpreisen ja schon. Kein Angriff, halt so ein normaler Supermarkt, wo du alles halt kriegst. Wir waren jetzt noch nicht so außerhalb des Frühstücks essen, wirklich, aber vom Frühstück her gesehen ist einfach ein krasser Unterschied zwischen einkaufen gehen und essen gehen. Ja. So, also was man sonst so sieht auf den Tafeln oder wir waren heute einen Kaffee trinken heute Nachmittag. Was vergleichsweise unheimlich günstig ist. Ja, definitiv. Ja. Also heute Nachmittag hatten wir einen kleinen und einen großen Kaffee und eine kleine Flasche Wasser noch dazu und haben umgerechnet bezahlt 2,30 Euro. Ja, wobei man erwähnen muss, das war so ein Coffee Fellows, halt in andere Ladenkette, aber so gemacht wie Coffee Fellows. Ja, oder Starbucks. Ja. Gerade dieses Konzept, dass man reingeht und es gibt ganz viele Kaffeesorten mit und ohne Geschmack und hast du nicht gesehen. Und dann sagt man, was man möchte, ob jetzt zum Mitnehmen oder zum da trinken, ja, und kannst dann später eine Ausgabe abholen. Genau, die üblichen Sirupe und Cookies und sowas. Alles das, was wir eigentlich nicht suchen, aber unsere Nüsse haben so wehgetan. Es war der erste Laden irgendwie, nachdem ich wirklich eine Pause brauchte. Ja, es so. War halt so ein Hipster-Café so. Mit ein paar Hipstern drin, die das kostenlos so gefacetimed haben. Ja, ja. Aber ist ja in Ordnung. Und immerhin gab es Fairtrade-Café und das ist in Kapstadt natürlich auch eher so die höhere Preisklasse, wie man seinen Kaffee trinken kann. Und für unsere Verhältnisse aber immer noch gnadenlos günstig, ja, finde ich. Definitiv. Ja. Wir werden die Preisstruktur natürlich noch ausgiebiger testen und bestimmt die nächsten Tage mal so richtig essen gehen. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und nach dem Frühstück sind wir losgezogen Richtung die Close Street runter, dann in die Long Street. Und da fast bis zum Ende durchgegangen zu Fuß. Ganz bis zum Ende der Long Street. Ja, die geht ja auf der anderen Seite noch ein Stückchen. Also fast bis zum Ende. Also wir waren zumindest schon auf der Lower Long Street. Auf der Lower Long Street bis unten zum Congress Center oder Convention Center. Mhm. Und dann rechts abgebogen und irgendwie durch die Straßen wieder zurück. Was ganz auffällig war, fand ich, dass es, muss man erwähnen, es ist Sonntag. Viele Geschäfte haben zu, andere haben auf. Auch so querbeet, also Öffnungszeiten. Ja, so kriegst du also aus Sonntag was. Vom so Opermarkt bis hin zu anderen Einzelgeschäften, die auch auf hatten. Ja, Klamottenläden, Schuhläden, auch irgendwie so Cellphone-Läden. Einzelne Geschäfte hatten offen, andere wieder nicht. Wir waren auch in so einer Ladenpassage drin, da war es ganz spannend, weil einige hatten offen und andere eben nicht. Offensichtlich besteht hier eine größere Freiheit, wann denn die Geschäftsinhaber ihre Laden öffnen möchten oder nicht. Glaube ich auch, also so war der Eindruck, ja, dass es nicht so eine Bindung gibt, weiß man nicht. Aber das fand ich ganz spannend, also. So, und natürlich auch ein Erlebensgefühl, einfach auch sonntags losziehen zu können. Es war uns heute Morgen nicht so klar, dass Sonntag ist. Nee, wir waren irgendwie zu entspannt, um das so richtig zu realisieren. Und haben das dann auch wirklich erst unten an dieser Ladenpassage, fragtest du mich, ob denn heute Sonntag sei. Wo mir es dann halt auch so aufgefallen ist, dass also einiges zu hat und ja. War spannend. Ja. Dann sind wir zufällig unten am an einem großen Platz vorbeigekommen, wo auch dann das Castle of Good Hope ist. Und wo wir schon mal da waren, sind wir auch direkt reingegangen. Ja. Sonntags finden dort keine Führungen statt, macht aber nichts. Also konnten wir frei das ganze Castle durchstreifen und so für uns entdecken. Jetzt können wir im Nachgang mal sehen, was denn der Reiseführer dazu sagt. Ich erlaube mir jetzt, dieses kleine Kapitel mal vorzulesen. Dieses erste Steingebäude Südafrikas entstand 1666 und wurde von 300 Matrosen in nur einem Jahr erbaut. Alle hier verarbeiteten Steinblöcke stammen aus Holland. Im Grunde bot der Standort keinen guten Schutz, doch fanden niemals Angriffe statt, sodass die Wehrhaftigkeit nie getestet wurde. Die Festungsanlage ist immer noch Hauptsitz des Western Cape Military Command, ist aber für Besucher geöffnet und ein Rundgang lohnt sich allemal. In den Seitenflügeln befindet sich ein Militärmuseum und im Haupthaus kann man die Wilhelm-Fair-Sammlung, historische Möbel und Malereien, wechselnden Ausstellungen bewundern. Ein kleines, schattiges Bistro lädt zu einem Snack ein. Ja, das waren wir. Das Militärmuseum haben wir nicht besucht. Die Wilhelm-Fair-Sammlung haben wir uns angeguckt. Das war ganz interessant. Am interessantesten fand ich die Brandy-Distille. Ein Single-Pot-System mit abnehmbarer Haube, die offensichtlich über einer offenen Feuerstelle betrieben wurde. Sehr spannend. Die war so vom Durchmesser im Meter ungefähr, ne? Mhm. Höhe mir bis zur Brust inklusive Helm. Ja, die war gar nicht so hoch. Also ich schätze mal so etwa 1,30. Ja, kommt hin. So. Und war, seit unten der Pott, hast du beschrieben, den man auf Feuerstelle stellt, relativ flach. Mhm. Das meiste war dann der Helm, ungefähr die Hälfte eingenommen. Insgesamt nur an der ganzen Höhe, ja. Also inklusive Hochbau zur Feuerstelle, also inklusive Füße, mhm. Und ging dann schräg leicht nach unten weg. That's it. Da war so der Ausguss. Ja, so aus dem Helm mündete so eine Art Schnabel, mhm. Wo dann der Alkohol rausfloss. Man durfte keine Fotos machen, aber selbst wenn, wir hätten kein Foto dabei gehabt. Oh. Naja, unsere Idee war ja, dass wir heute uns erstmal so umgucken und so ein bisschen auch die anderen Leute beobachten, um einfach so nicht ganz so auffällig touristisch zu wirken. Natürlich auch Warnungen zu beherzigen, nicht gleich in irgendwelche Gefahren zu kommen. Also auch da war die Warnung ja so ausgesprochen, dass es jetzt wirklich nicht die gefährliche Stadt ist, wie viele tun. Und dass es so ist wie in jeder größeren Stadt. Ja, dass man einfach, wenn man sich extrem dumm und auffällig verhält, natürlich Opfer ist. Ja. Ja, insofern sind wir ein bisschen vorsichtiger gewesen, haben weder Handy mitgenommen, noch Kamera, noch Aufnahmegerät, sondern haben uns gepackt, haben ein paar Rand eingepackt, Portemonnaie gut verstaut und sind erstmal losgelaufen, um die nähere Umgebung zu begutachten. Und ich glaube, das war auch ganz, ganz gut und hilfreich so. Definitiv. Also ich denke, es ist immer ganz gut, wenn man erstmal so offenen Auges durch die Stadt geht und erstmal so ein Gefühl hat, wie ist das hier überhaupt, wie ticken die Leute. Ist, denke ich, grundsätzlich irgendwie eine ganz gute Idee in jeder größeren Stadt. Also durch gewisse Gegenden Frankfurts oder Berlins würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit der Kamera um die Brust und einen Stadtplan in der Hand marschieren. Nee. Das einen offensichtlich als ahnungslosen Touristen kennzeichnet. Also insofern gelten gewisse Verhaltensregeln bestimmt für alle größeren Städte. Und also beklaut werden kann man auch prima in Frankfurt oder München. Ja, also ich fand es gut, dass unsere Einweisung da auch nochmal sehr drauf hingedrängt hat, ja, dass ich irgendwie verantwortlich fühlt für uns, aber also ich laufe in Amsterdam auch nicht mit dem Portemonnaie hinten in der Tasche rum. Einfach normaler Menschenverstand. Trotzdem hilft es natürlich nochmal auf die Leute zu achten und wie sich die Leute bewegen. Und wir haben heute auch schon festgestellt, so wer, also was es touristische Bewegung ist und anscheinend ausländische Studenten, Altersgruppe, die halt hier wohnt. Ja. Ja. Die Menschen bewegen sich definitiv ganz anders. Bewegen sich anders, verhalten sich anders. Mir persönlich ist aufgefallen, dass die offensichtlich hier leben, wesentlich offener sind. Von ihrer Haltung, also von Dasein so. Und klar muss man das erstmal irgendwie spüren und aufsaugen, um sich sicher in so einer Stadt bewegen zu können. So. Definitiv. Was ich auch ganz interessant war, dass bei unserem Rundgang durch die Stadt wir ständig Leute von diesem Security Service gesehen haben. Und dieser Inner City Security Police, wie auch immer die jetzt heißen, aber die schon im Straßenbild sehr präsent waren. Ja. Und so dass ich auch so bei mir dachte, naja, da ist irgendwie ein Ansprechpartner nicht fern, wenn es mal Probleme gibt. Ja, weil die quasi an jeder größeren Straße standen oder an Straßenecken. Also der nächste Security-Mensch war da immer nicht weit. Ja, wo man jetzt sagen muss, okay, sind die Long Street runter, da auch so Touristenstraße in Anführungsstrichen ist, so eine der Hauptpulsschlagader und halt Rums, also einmal im Karree und angrenzende Karrees vom Parlament, was ja ein relativ großer Komplex einfach ist. Richtig, ja. So, da sind wir schon sehr präsent. Auf eine, wie ich finde, angenehme Art präsent. Ja. Ja. Kennst vielleicht von anderen Städten, wo ja die exekutive Obrigkeit eher unangenehm ist. Also geht mir zumindest in... Ja, also diese Sicherheitspolizisten und Polizisten, die haben oft so einen militärischen Habitus. So, dass die auftreten und respektiert werden wollen. Und und die hier waren deutlich zu erkennen. Die tragen so neongrüne Sicherheitswesten. Wir wurden aber sogar von einem mal gegrüßt und angelächelt. Also ja. Der andere hat ein Späßchen mit seinem Funkgerät und uns gemacht. Irgendwelche Funksprüche, die ich nicht verstanden habe, sich sehr amüsiert hat. Sein Funkpartner schimpfte laut über seinen Chef. Ah. Sehr laut. Mhm. Und fragte so, was denkt der sich eigentlich? Okay, dass es über seinen Chef ging, habe ich nicht mitbekommen, aber das war eine sehr lustige Situation. Ja. Also ein breites Grinsen und lauter Tränen seines Funkgerätes und in die Public haltend. War schon sehr lustig. Was mir, man kann mir jetzt noch nicht nach einem Tag sagen, was mir bei unserem heutigen Stadtrundgang aufgefallen ist. Auch nochmal gut, dass wir nichts dabei hatten, ja, weil man achtet, also man beschäftigt sich halt mehr mit seiner Umwelt anstatt mit seinem Smartphone oder Kamera oder welches Motiv man jetzt vor die Linse kriegt. Was mir aufgefallen ist, dass alles, was uns so begegnet ist an Menschen, sehr fröhlich und freundlich war. Sowohl ärmere Menschen, also die bebettelnd waren, die wir gesehen haben, als auch Hipster. Ne? Die hatten irgendwie immer einen sehr freundlich beschwingten Touch an sich. So. Wohl bedient oder irgendwie vorbeilaufend oder jetzt egal, ob sie gegrüßt haben oder nicht, ja. Aber nie irgendwie so genervt oder würde sagen, boah, da will ich jetzt nicht dran vorbeilaufen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ging dir das auch so oder ist das jetzt mehr so meine Sicht der Dinge, weil ich es einfach so sehen will? Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, also weder positiv noch negativ. Es ist mir jetzt nicht so aufgefallen wie dir, aber wenn du es so empfindest, dann ist ja gut. Also fahre ich schon. Gut, das mag vielleicht auch daran liegen, dass es Sonntag ist und die Leute einfach jetzt nicht gestresst waren. Naja, ja, also zum Beispiel dieser Fensterputzer in diesem Kaffeehaus und sowas, ja. So Leute haben, oder siehst du es halt, finde ich, im Alltag immer irgendwie an, wenn sie gefrustet sind, so. Das kam mir nicht so vor. Ich bin gespannt, ob sich das die nächsten Tage verfestigt, ja. Mhm. Aber es wirkte alles insgesamt und ich weiß momentan nicht, ob das aus meiner entspannten Urlaubshaltung ist, also die Sichtweise, die ich habe, oder ob das Realität ist, die wirkten alle sehr entspannt. Ja, den Eindruck teile ich. Ja, mein Gut, wir haben heute natürlich irgendwie nur mit Kellnern gesprochen, aber die waren entspannt. Total, und gelassen. Ja. So. Was das Zweite ist, was mir aufgefallen ist, so zum Thema Vorerwartung und wie es dann in der Realität ist. Mhm. Wir sind in der 6-Millionen-Stadt, im ziemlichen Zentrumstadtteil, ja. So. Ja. Also eins der Zentrumstädte sind so runtergelaufen zum Zentrum, wo die ganzen Banken sind und Parlament und so. Mhm. Und ja, es ist Sonntag, muss man sagen. Also viele Kirchen hatten auf und so. Und natürlich nicht so der Trubel und das Leben. Ja. Aber ich bin erstaunt, wie ruhig diese Stadt ist. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt in den nächsten Tagen bestätigen wird, wenn es das normale Leben am Montag wieder losgeht. Mhm. Ja, aber heute war es wirklich erstaunlich ruhig und gelassen. Ja, man hat ja immer so eine Vorstellung, ja, wie es, und man sieht vielleicht auch persönlich an mir, ich immer, wie es klingt. Ja. Mhm. Ich nehme sehr viel über die Ohren auf und empfinde sehr stark über die Ohren. Mhm. Und das ist so ein Punkt, den ich halt nicht gedacht hätte. Das einfach, also du hörst klar durch die Meernähe und so sehr viele Möwen und Nilgänse und überhaupt Vögel und Autos und so nimmst du wahr, aber es ist alles sehr, ja, sehr ruhig ist das falsche Wort. Es ist nicht so laut und stressig, wie ich mir vorgestellt habe. Naja, also wir sind ja jetzt zu Fuß quasi quer durch die City Bowl gegangen. Mhm. Und das war schon erstaunlich ruhig. Hm. Ja, also auch vom Verkehr her ist das Frankfurt Innenstadt stressiger. Ja. Ist ganz einfach mal so. Ich bin nichtsdestotrotz gespannt, ob sich dieser Eindruck in den nächsten Tagen nochmal bestätigt. Hm. Weil vielleicht, also ich habe den Eindruck, dass doch eine sehr stark christliche Prägung ist. Ja. Vielleicht ist es wirklich so, dass die aufgrund des Sonntages noch eher zu Hause sind oder in Kirchen oder wo auch immer. Wir werden sehen. Hm. Ja, bin ich auch sehr gespannt, so. Woran man sich gewöhnen muss, der Linksverkehr, auch beim Straßenüberqueren. Ja, das stimmt definitiv, und man guckt erstmal in die falsche Richtung, die Autos kommen man auf der falschen Seite an, und das ist, also im Moment bin ich schon noch sehr dankbar, wenn dann einfach eindeutige optische Signale dastehen, sprich eine Ampel. finde ich im Moment noch ganz hilfreich, weil dann weiß man, okay, rot ist rot, wenn es grün ist und quietscht, dann darf man gehen. Super. Obwohl da natürlich die Ruhe, die uns momentan so vorkommt, Ruhe täuschen kann, das haben wir heute auch einmal erlebt, also man muss schon gucken, es ist halt eine Großstadt, die Leute fahren halt Auto und das nicht gerade geregelt. Ja gut, in der Großstadt ist es normal, dass man auch mal bei Rot fährt. Ja. Also. So, es ist jetzt nicht Amsterdam, wo die Taxis falsch rum durch die Einbahnstraße fahren dürfen. Ja. Aber man muss schon aufpassen. So. Ja. Und sich daran ein bisschen gewöhnen. Also lieber mal stehen bleiben und ja, es ist generell ein ganz guter Tipp. Ja. Ja. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir morgen den öffentlichen Nahverkehr etwas erkunden. Wir wollen uns nämlich Karten für den MyCity-Bus kaufen. Ja. Das ist ein relativ neues Nahverkehrssystem hier in Kapstadt. Funktioniert so, dass man sich eine Karte kauft. Wir haben das schon mal erwähnt. Ja, haben wir schon mal erwähnt. Also man kauft sich eine Karte, lädt die mit einem Guthaben auf. Ja. Und ich habe das heute nochmal genauer eruiert. Wenn man dann beispielsweise einen Bus betritt, dann gibt es so einen Check-in-Schalter. Ja, also einfach eine Fläche, wo man dann die Karte dagegen hält. Und dann wird man eingebucht. Wenn man den Bus wieder verlässt, muss man dann seine Karte wieder ausbuchen. Und je nachdem, wie weit man gefahren ist, wird dann eine Gebühr von der Karte abgebucht. Das staffelt sich nach Entfernung, je nachdem, wo man die Karte kauft und auflädt. Sind die Preise höher oder niedriger? So, das niedrigstmögliche für 60 Kilometer sind 14,80 €. Das ist 1 Euro. Mhm. Und der höchstmögliche Preis für 60 Kilometer sind 21 noch was. Das sind dann 1,70 €. Also alles wirklich noch im Rahmen, den man absolut bezahlen kann. Okay, der Flughafen kostet 51 €. Gut. Gut. Das sind irgendwie 4,70 € oder so. Grob ja, überschlagen. Ja. Gut. Alles Preise, von denen man beim deutschen Nahverkehrssystem träumen würde. Und ich denke, mit diesem Citybus kann man hier wirklich eine ganze Menge für günstiges Geld abfahren und erleben. Ja. Also das haben wir morgen vor, so eine Buskarte zu kaufen und aufzuladen. Außerdem haben wir vor, uns ganz touristisch mal in so einen Hop-on-Hop-off-Bus zu setzen. Ein Sightseeing-Bus. Wie es ihn in jeder Stadt gibt, glaube ich. Ja, also das System ist ganz interessant. Man springt irgendwo auf, fährt dann die Sightseeing-Route. Ist auch in Erfahrung bringen, dass die dazu was erzählen. Wie wissen wir noch nicht, aber wohl, dass sie es tun. Was ich für uns einfach ganz interessant finde, dass wir jetzt relativ schnell erstmal so wissen, wo was ist und ein bisschen von der Kultur mitkriegen und Historie. Ja. Einmal was erzählt bekommen, damit man ein bisschen weiß, wo was ist. Und eine Telefonkarte besorgen. Ja. Müssen wir mal gucken. Noch im Internet schlau machen, dann mal hier in einen dieser Handy-Telefonläden gehen und gucken, ob man irgendwie Telefonkarte kriegt, einfach eine Prepaid-Karte, dass man eine Telefonnummer hat und ein bisschen Datenverkehr. Ist jetzt nicht so important für morgen, aber die nächste Zeit, wenn wir schon mal haben. Ist generell nicht schlecht, ja, denke ich, wenn man dann auch unterwegs ist, das Telefon einfach mal nutzen kann, um mal entweder schnell was nachzuschlagen oder wirklich mal einen Anruf zu tätigen, wenn er notwendig sein sollte. Ja. Oh, da ich hier mein Handy zu Hause gelassen habe. Nee, alles gut, aber das kommt noch. So, dann haben wir morgen auch erstmal zu tun und wahrscheinlich morgen Abend wieder einiges von unserer Tour zu berichten. Wir bemühen uns ja, das sehr entspannt anzugehen, weil das Ziel ist ja auch so ein bisschen zu entschleunigen, weil stressige Tage und enge Timetables haben wir ja im Alltag genug. Mal gucken, ob uns das hier gelingt. Ja. In diesem Sinne haben wir heute Nachmittag erstmal ein Mittagsschläfchen gemacht. Ja, immer schön entspannt bleiben. Ja, ja, war auch definitiv gut. Also viele haben erst Eindrücke von der Stadt mitgenommen, die müssen erstmal irgendwie verarbeitet werden. Mhm. Und dann in der späten Nachmittags, frühen Abendssonne nochmal aufzuwachen, ein Käffchen zu trinken, sich in den Wintergarten zu setzen, war für mich auch nochmal sehr gut und schön. Und also ich finde ja, in so einer großen fremden Stadt, da fühle ich mich wie ein Landei. So als wäre ich sehr jung und sehr ahnungslos und sehr unbeholfen, irgendwie selbst zu leben. Ja? Ja, ja, weiß nicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber... Nee, ich frage Freunde, was liegt, ob das an der Größe liegt oder an der so weit weg von zu Hause. Vielleicht liegt es nur an dem nicht vertraut. In meiner Stadt irgendwie, da kenne ich mich aus und da bin ich Herr der Lage. So, das ist hier halt nicht so. Das ist doch schön, auch mal ganz schön, ne? Also sich treiben lassen zu können, zu dürfen und zu rumhüssen. Definitiv ist das ganz gut und auch ja, einfach mal so ein anderes Leben zu haben. Ja. Gut, in diesem Sinne. In diesem Sinne, ja. Anderes Leben, schöner Abend und bis morgen. Abend. Kommentarfunktion ist offen. Bei Fragen oder irgendwelchen Sachen, die wir in Erfahrung bringen sollen, gerne kommentieren. Dann werden wir diesen Auftrag ausführen. Ja, gerne. Gute Nacht. Bye, bye.